moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable. Oui, oui, oui, oui. Tout est en ordre. Moyenne. In our first lessons, we have become acquainted with the first personal pronoun singular, ich. Ich Hessian, ich bin aus Frankreich, von Paris. And with the second personal pronoun plural, respectively the polite form of you, dir. Dir wohnt an England, zu London, dir seid Garçon von Beruf. Today we'll have a look at the third person singular, of which there are three different forms. He, hien, she, sie, it, hat. Wie heißt hien? Hien heißt Paul Smith. Wo wohnt sie? Where does she live? Sie wohnt zu Brüssel, an der Belge. She lives in Brussels, in Belgium. Für wo as hat? Where is she, it, from? Hat as von Genf, aus der Schweiz. She, it, is from Geneva, from Switzerland. Easy enough, except for the neuter it, hat. Hat is used, of course, as a personal pronoun for the neuter nouns, like the child, Kant. But it is also used in a very special way for grown women. As long as the woman is a stranger or somebody with whom you have a formal relationship, you use she, sie. But the moment you know the person closely enough to call her by a Christian name, you use the neuter hat. So this may seem like a contradiction, as the lady is obviously female and could thus be expected to be feminine too. So what we get is this. This is Mrs. Brown. She is a teacher. Das ist Madame Brown. Sie ist Lehrerin. This is Cynthia Brown. She is a teacher. Das ist Cynthia Brown. Hat als Lehrerin. Verbs get a T ending in the third person singular. She is called. Sie heißt. He lives in Paris. Hier wohnt zu Paris. Cynthia speaks English. Cynthia schwätzt Englisch. So, to sum up the verbal forms we have seen so far. Ich heischen, hien, sie, hat, heischt. Dir heischt, ich wohnen, hier, sie, hat, wohnt. Dir wohnt. As for the auxiliary verb to be, sin, we have, ich sin, hien, sie, hat, as, an dir sieht. Ich sin Cynthia Wagner. Mein Nummer ist Paul Smith. Dir sieht den Herr Braun. And while we're at it, we might add the auxiliary verb to have. Hun. Ich hun. Hien. Sie. Hat hurt. Dir hut. Once more. Ich hun. Hien. Sie. Hat hurt. Dir hut. Watch out. In the third person singular, you get an ur vowel. Hien hurt. While for the second person plural, you have a simple u. Dir hut. Hien hurt. Dir hut. I have a car. Ich hun ein Auto. He has a house. Hien hurt ein Haus. You have a bike. Dir hurt ein Velo. So let's apply what we have seen today to the dialogues of the first lessons. What's his name? Wer ist sein Num? Sein Num ist Smith. Sein Firnum ist Paul. Hien heißt Paul Smith. Hien ist der Paul Smith. What's her name? Wer ist ihren Num? Ihren Num ist Werner. Ihre Firnum ist Dian. Sie heißt Dian Werner. Sie ist Jan Werner. Or if Jan Werner is a person you are familiar with, you introduce her in the neuter hat. Sei num as Werner, sei vier num as Jan. Hat heißt Jan Werner, hat as Jan Werner. To continue with our presentation, is he Mr. Smith? As hier in den Herr Smith? Ja, hier in as den Herr Smith. Hier in as es England, von London. Hier wohnt er Frankreich, zu Paris. Is she Mrs. Werner? Als sie Madame Werner. Ja, sie ist Madame Wagner. Sie ist aus England, von London. Sie wohnt in Frankreich, zu Paris. Or in the case of hat, hat das Jan Wagner. Hat das aus England, von London. Hat wohnt in Frankreich, zu Paris. Hien als Engländer. Hier schwätzt Englisch alle Zebuisch. Sie als Holländerin. Sie schwätzt auch, also. Lützebuisch. Hat als Spanierin. Hat schwätzt Spanisch. The verb kommen, to come, which we have seen in Ich komme aus England, is irregular. So what you get in the third person singular is könnt. Hier könnt aus England. Sie könnt aus Holland. Hat könnt aus Spanien.